Wir werden uns jetzt verschiedene Themenparcours durcharbeiten, entwickeln vielleicht auch. Das erste wäre die Frage, was ein Medium ist. Die ist ja schon tausendmal in der Medientheorie gestellt worden. Und jetzt gibt es ja verschiedene Definitionen. Eine der berühmtesten wäre die von McLuhan. Ja, Medium ist a message. Eine andere wäre die Unterscheidung von Medium und Form, wie man sie in der Systemtheorie findet. Wieder eine wäre die Grundannahme jeder Medientheorie, dass nämlich das Schreibwerkzeug an unseren Gedanken mitschreibt. Das findet man ja auch schon bei Nietzsche. Oder eine letztere, die ich jetzt vorstellen will, es gibt in Sicherheit noch viele, viele andere. Das wäre die von Virilio beispielsweise und Kittler, Medien als Erfindung von Kriegsgeschichte und zivile und sagen wir mal auch vielleicht auch kommerzielle Nebeneffekte davon. Wie kann man sich denn jetzt medienhistorisch an dem Medium abhangeln sozusagen? Man muss sich ja erstmal überlegen, was ist überhaupt ein Medium? Na, ich glaube, also eine historische Frage ist ja nochmal eine andere. Das ist Okay. so eine Sache, die ich sowieso, eine Schwierigkeit, die ich sowieso öfter bei Definitionen habe, dass man historische Klärung und Definition verwechselt. Also der Ursprung sagt über das Wesen nicht nichts, aber nicht unbedingt etwas aus. Weil wir können die Definition jetzt ganz sozusagen nacheinander durchgehen und uns überlegen, aber ich glaube, es gibt eine so eine Vorüberlegung, die immer bei diesen Wissenschaften betreffenden Was ist Fragen zählt, nämlich dass es sozusagen disziplinäre Interessen dabei gibt, die man nicht außer Acht lassen sollte. Also es gibt diese berühmte Frage, da gibt es auch ein ganzes Buch dazu, was ist ein Bild? Das ist eine ganz lustige Geschichte, sich zu überlegen, was mit dieser Frage passiert, weil sie eigentlich nur dazu dient, sozusagen auf das, was man sieht, die Claims verschiedener Disziplinen abzustecken. Also wer hat beansprucht für sich die Macht zu definieren, was ein Bild ist? Die Neurologen, die Kunstwissenschaftler und so weiter. Und dementsprechend ändern sich die Definitionen dessen, was ein Bild ist. Und eigentlich, wenn man dann sich fragt, was ist ein Bild, spricht man in diesen Kreisen nicht darüber, was ein Bild ist, sondern man verstrickt sich in akademischen, institutionellen Kämpfen. Und da hält man sich auch über Interpretationsherrschaften. Also wenn du jetzt von Neurowissenschaften gesprochen hast, da wird ja gerade davon geredet, weil es noch nicht so lange her ist, dass die Neurowissenschaften auf die Oberfläche, zumindest in den Feuilletons, in den deutschen Zeitungen und so weiter erschienen ist, dass diese vielleicht das neue Interpretationsmonopol in den Wissenschaften einnehmen Ja, könnte. das geht aber nicht nur um Interpretationsmonopole, sondern im zweiten und dritten Schritt ganz massiv auch um Drittmittel und sonst was. Also das sind Also um ganz, Kohle kassieren dann ja, auch. natürlich, das sind auch richtig akademische, institutionelle und finanzielle Kämpfe, die dahinter ablaufen. Also das sozusagen, das kann man einfach mal vorausschicken, um sich zu überlegen, warum wird diese Debatte, was ein Medium ist, überhaupt geführt. Gut, können wir jetzt diese Definition. Brauchen Sie jetzt nicht abhangeln, aber Sie spielen Doch, vielleicht her. die sind ja alle eigentlich Ja. relativ spannend. Also, Fangen wir mal mit McLuhan vielleicht an. McLuhan ist immer, da liegt immer eine Verwechslung vor, dass man das sagen würde, das Medium ist the message, damit meint er ja nicht, dass das Medium und die Botschaft gleichbedeutend sind oder dass die Botschaft selber das Medium wäre. Also man liest es dann immer so von hinten oder man könnte das falsch von hinten nach vorne lesen, als ob die Botschaft das Medium wäre. Es gibt eine Differenz. Nein, nein, nein, er sagt nur, dass die Medien die Botschaften hervorbringen. Der Satz sagt eigentlich nur sozusagen, gibt nur die charakteristische Wende von McLuhan an, nämlich zu sagen, dass wir nicht glauben sollen, die Medien dienten dazu, bestimmte Botschaften zu übermitteln, sondern die Medien prägen überhaupt erst die Botschaften. Insofern ist der Satz gleichbedeutend mit Nietzsches, das Schreibzeug schreibt mit an die Gedanken. Das ist ein Also ähnlicher Gedanke. es ist eigentlich der gleiche Gedanke, Ja. nur nochmal unter anderen technischen Bedingungen nochmal formuliert. Das sind also keine zwei verschiedenen Gedanken. Bei Luhmann, ich habe diese Definition, das ist das Ding, was er da von Heider, was ich. Und noch Spencer Brown und das dann noch gemischt. Na gut, ja, aber die eigentliche Quelle ist ja dieser Fritz-Heider-Aufsatz mit Ja, dem Medium Smoke. und Ding zum Medium und Beispiel. Ding, genau. Ja. Und das halte ich für so ein Smokescreen eigentlich auf eine Art. Also aber das ist so ein Argument von Hagen, was bei uns sozusagen in den Kreisen öfter immer wieder wiederkehrt, als von Wolfgang Hagen, zu sagen, was Luhmann machen wollte, sind die technischen Bedingungen seines eigenen Denkens auszublenden. Deswegen muss er auch den Begriff von technischem Medium gar nicht zum Sprechen bringen. Er darf ihn gar nicht zum Sprechen bringen. Er braucht den Medienbegriff dann gar nicht unbedingt, aber um sich sozusagen gegen die Zudringlichkeit des Medienbegriffs zu wehren, lenkt er einerseits auf einen uralten Aufsatz rum, der keinerlei Aktualität mehr hat, der sozusagen ab von allen wissenschaftlichen Diskursen liegt und sucht da einen Medienbegriff, der sozusagen rein psychologistisch ist, also mit Technologien gar nichts zu tun Würdest du sagen, dass er auf eine Insel flüchtet? Der Luhmann ist sowieso eine Insel. Und sozusagen in der Insel gibt es einen See und da ist nochmal eine Insel drauf und da ist der Medienbegriff. Also gut geschützt, da kann nichts dran. Also, aber den halte ich, ich halte ihn für irrelevant. Beziehungsweise wie bei allen Luhmannschen Sachen, man kann schon damit arbeiten, aber dann eben nur in der Privatsprache von Luhmann und selbstreferenziell. Beziehungsweise jetzt in der Privatsprache von Dirk Becker, wie man es auch sagen will. Aber man bewegt sich auf jeden Fall sozusagen in einem von vornherein umzirkelten Gelände. Und würdest du sagen, dass es eine Interpretationsmaschine ist, wenn man sich auf die Systemtheorie einlässt? Also wenn man systemtheoretisch argumentiert, dann ist sozusagen der blinde Fleck der Unterscheidung, dass man da gar nicht mehr rauskommt. Ja. Und das bildet man sich dann ein, dass man doch rauskommen könnte, aber benutzt sozusagen die Vokabel oder die Methoden. Man kann schon auf Welt blicken mit der Systemtheorie. Das finde ich auch teilweise ganz reizvoll. Aber das Problem, wenn man sich in dem systemtheoretischen Vokabular verliert, dann, jetzt kann man auf Luhmann weiterreden, dann verliert man seine eigene Anschlussfähigkeit. Das heißt, man wird an andere Diskurse nicht mehr anschlussfähig. Das ist auch der große Fehler an Luhmann, der ja eigentlich auf Anschlussfähigkeit immer so viel Wert gelegt hat. Wird man dann Funktionalist? Nö, nicht unbedingt. Funktionalist ist nochmal was anderes. Sozusagen mit Differenzen zu operieren und funktionell zu denken, sind zwei verschiedene Sachen. Das schließt sich jetzt nicht direkt aus, aber man ist nicht deswegen Funktionalist. Würde ich jetzt, also, aber das sind Schuleinteilungen, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ich würde sagen, nein. Aber ich glaube, dieser Medienbegriff bei Luhmann, der ist schon zielgerichtet eingesetzt und das Ziel ist eher, was zu verdecken, beziehungsweise einen Diskurs hermetisch zu halten, anstatt was zu beschreiben. Und der Medienbegriff, dem ich anhänge, ist gut, den habe ich von Kittler und den würde ich auch so in etwa aufrechterhalten. Das wäre die nächste Möglichkeit. Auch diese Definition von Kittler mit dem Kriegsmedium. Vielleicht stellst du die nochmal kurz vor, die These bei Kittler. Ja, die These ist die kann man bei Kittler so lesen. Kittler hat nun auch nicht einen homogenen Medienbegriff, wie Kittler sowieso eigentlich nicht Begriffe in dem Sinn hat. Der denkt zwar, aber er hat es immer vermieden, sich auf eindeutige Begriffe zu beschränken. Nicht so methodisch gearbeitet wie Luhmann beispielsweise, eher wie Foucault. Ja, genau. Noch weniger methodisch. Reflexion über seine Methode findest du bei Kittler so gut wie gar nicht. Aber er denkt ja trotzdem. Und sozusagen die Begriffe, deswegen gibt es verschiedene Begriffe, man kann verschiedene Definitionen des Begriffs Medium bei Kittler raussehen. Und diese eine Geschichte, dass er die ganzen Medien auf Kriegstechnologien zurückführt, das ist eher so eine, wie soll, aus dem Verlangen geboren, was zuzuspitzen oder zu provozieren. Das ist nicht eine kittlersche Definition, sondern das ist ein... Ist es eine Provokation? Ja, ist eine Provokation, die ihm immer wieder durchgeht und die nicht ganz grundlos ist. Aber wenn man ihn drauf festnageln wollte, nehme ich jedenfalls an, ich hatte auch schon Diskussionen mit ihm darüber, wenn man ihn drauf festnageln wollte, ob denn alle Medien kriegsgeboren sind. Hast du es mal versucht, ihn darauf festzunageln? Nö, habe ich nie versucht. Aber wir haben da öfter drüber geredet. Denn als Definition würde er es nicht zulassen, aber als Provokation sehr wohl, den Satz, würde er ihn unterschreiben. Und deswegen ist es, also würde ich es auch nicht als Definition behandeln wollen, was gar nicht im Sinn von Kittler wäre. Gibt es eine Nähe zu Virilio dabei? Ja, klar. Ich hätte gerade Schwierigkeiten, die Differenz zwischen den beiden. Virilio spricht nicht so sehr über Medien im Allgemeinen, sondern hat immer bestimmte Themen, die ihn interessieren. Kittler hat ja dann doch von Kittler, es gibt ja doch eher so eine Schule an Medientheorie. Also das Thema der Aufschreibesysteme beispielsweise. Ja. Bei Kittler. Ja, ja. Kittler würde ich sagen, hat schon allgemeiner das Medium im Blick. Also bei Filmgreifung von Typewriter. Aufschreibesysteme nicht so sehr, ist dann eher eine Vorstufe dazu. Und Virilio wendet den Medienbegriff eher an, ist also noch weiter weg von irgendwelchen definitorischen Zuspitzungen, glaube ich. Aber also Kittler hat einen starken historischen Medienbegriff und denkt es immer stark historisch. Was ich das halte ich für einen Fehler geradezu, weil es dann oft so dazu kommt, dass man sich fragt, wo kommt eigentlich überhaupt der Begriff her? Wie kommt das historisch her? Also als ob uns die Geschichte Auskunft darüber geben würde, was etwas ist. Das sehe ich nicht so. Die Geschichte ist eine Interpretation, eine Ansammlung von Interpretationen, die sich irgendwo treffen und dann wieder auseinanderdriften. Was ist Geschichte? Oh, das ist eine schwierige Frage. Die Geschichte ist schon das, was aufgezeichnet ist. Die Quellen, die man hat, die Daten, die einem zur Verfügung stehen und die aber immer versehen mit einem zeitlichen Index. Aber natürlich ist, das ist mein Einwand dagegen. Wir leben ja doch in der Jetztzeit, auch wenn wir Geschichte machen. Auch wenn wir über die Geschichte reden, reden wir jetzt über die Geschichte. Und deswegen können wir die Definition von etwas auch nur im Jetzt machen und nicht in der Geschichte suchen. Zeit sprechen wir über Geschichte oder über Reflexion von Geschichte. Im Jetzt. Wir können ja nicht anders als im Jetzt sprechen. Also da würde ich wieder sagen, das ist auch die Luhmannsche Idee von Gleichzeitigkeit. Dass natürlich alles und auch die Rede über Geschichte immer gleichzeitig ist. Und das ist die Geschichte, in dem es dann immer nacherzählt werden muss. Und die Hoffnung, dass wir daraus Definitionen finden könnten, halte ich für gänzlich vergeblich. Ne? Die Moderne vom Begriff her sagt, benennt die Differenz zwischen dem, was jetzt gerade gemacht wird, oder was sozusagen das Nächste ist, gegenüber allen Vorhergehenden. Das ist klar. Und deswegen ist die Moderne als Begriff, drückt genau dieses Verhältnis aus. Wir machen das Nächste. Ne? Und zwar in der zeitlichen Reihenfolge. Und wir versuchen das Nächste durch irgendwelche stilistischen Variationen oder sonst was, durch irgendwelche Statements, die man in dem Merk macht, zu erfüllen. Und das Nächste war halt solange die Malerei das jeweils Nächste immer dadurch erfüllen konnte, dass sie ein Stück der Naturabbildung durch Muster sozusagen, durch Frequenzen ersetzt, durch beliebige Frequenzen ersetzt, solange hat diese Geschichte, die klassische heroische Geschichte der Avantgarde reibungslos funktioniert. Du kommst jetzt gerade auf Frequenzen zu sprechen, vielleicht solltest du mal das näher ausführen, was du mit Frequenzen meinst. Ja, die Frequenzvorstellung im Bild ist ein bisschen schwierig, im Ton ist natürlich klar, ne? Man hat verschiedene Frequenzen. Im Bild handelt es sich bei Frequenzen... Vielleicht machen wir es mal anhand des Tones. Dein Pullover, der ist ein wunderbares Frequenzbeispiel. Ja. Der hat eine ganz eindeutige Frequenz, und zwar in der Richtung keine Frequenz. Bild hat ja zwei Dimensionen. Ne? In der Richtung hat er eine klare Frequenz, schwarz-rot, schwarz-rot, schwarz-rot. Wo ist das Blau hier? Und in der Richtung hat er keine Frequenz. Ja. Ne? Es ist also klar, dein Pullover ist und zwar doppelt frequenzkodiert. Wenn man genauer hingeht, liegt ihm noch eine Unterfrequenz, nämlich in dem Gewebe zugrunde. Ja. Ist also zweifach frequenzkodiert. Ne? Wenn man die Frequenzkodierung, das ist eine gute Geschichte. Machst du mal ein Beispiel der Musik, weil es da einfacher ist? Nein, mal bei den Bildern. Also, okay. Wenn man das mal mit den Bildern und einem Pullover kapiert hat, dann ist die Moderne total einfach. das geht so. Das ist jetzt so Geschichten erzählen, aber gut, das kann man ja machen. Also, es fängt damit an, dass ich glaube, das ist der Anfangspunkt. Ich wollte mal ganz zu dem Platz fahren, an dem es stattgefunden hat. Es gibt einen Teich, der heißt La Grenouillère, der ist vor Paris. Da haben sich 1869 Monet und Renoir zum Malen hin zurückgezogen. Und wie sie da gemalt haben, haben sie festgestellt, dass man sozusagen das Wellenmuster auch in den Bäumen wiederfindet und haben angefangen, die Bilder mehr skizzenhaft nur auszuführen. Aber eigentlich damit zum ersten Mal eine Methode der Skizze in was anderes verwandelt, sodass auf einmal die ganzen Bilder mit diesem Wellenmuster gekennzeichnet waren. Sowohl die Figuren, die da waren, also die Badenden, als auch irgendwelche Leute. Also das, was sie in der Natur wahrgenommen haben, beobachtet haben, haben sie in das Medium überführt? Ne, sie haben eine Frequenz aus der Natur übernommen, dieses Wassers, und sie buchstäblich auf alles andere im Bild ausgedehnt. Okay. Und der Clou war, dass genau diese Differenz sich plötzlich als Markierung der Andersheit ihrer Bilder herausgestellt hat. Und die Andersheit der Bilderung wiederum war was das Museum als eine Neuigkeit verarbeiten konnte. Und die Umschaltung war sozusagen auf einmal diese Kodierung von Frequenzen. Das ist ja eine nicht bezeichnete Seite im Frequenzbereich, wenn man so will. Könnte man das so sehen? Und man hat auf einmal eine Frequenz, die im Bild anfängt zu schwingen quasi. Man hinterlegt das ganze Bild mit einer kompletten Frequenz. Und jetzt muss man auch sehen, dass harte Kanten sind genauso Frequenzen in Bildern wie grobe Muster oder sowas. Und du hast jetzt eine fortlaufende Kodierung von Frequenzen, dann auch mit verschiedenen Farben, die... Um das mal zu verstehen, also Weichzeichnerästhetik beispielsweise. Ist auch eine Frequenz. Du würdest den Fokus erstmal auf den niedrigen Frequenzen legen und würdest die über das Bild verteilen. Genau, die hohen Frequenzen. Und die werden abgekappt. Genau. Also und jeder Mensch, der in Photoshop arbeitet. Das wäre zum Beispiel ein surrealistisches Gemälde. Könnte eins sein. Nee, Surrealismus ist eigentlich die erste Kunstform dann in dieser Kette von Moderne, die gegenüber der Frequenzkodierung eine inhaltliche Kodierung gesetzt hat, die sozusagen einen anderen Weg gesucht hat. Die eigentliche Kette geht von... Ja, kenn nochmal zurück das zu verstehen, die Geschichte. Von Monet, der nächste spannende Punkt ist Seurat. Seurat hat das Prinzip erkannt, nämlich dass Frequenzen kodiert werden, und hat das versucht auf wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Was natürlich vom Begriff her ganz richtig war, von der musealen Logik aber vollkommen falsch. Das heißt, Seurat dachte, er kann den Impressionismus stillstellen und anhalten, indem er ihn wissenschaftlich macht. Er hat dann die entsprechenden optischen Werke gelesen, er hat mit Gobelin, mit so einer Farblehre von so einem Gobelin-Hersteller gearbeitet und hat versucht, das ganze Bild in geregelte Frequenzen zu übersetzen. Also hat diese Frequenzkodierung, die Monet angefangen hat, versucht in sozusagen komplett auszuformulieren und auf das ganze Bild auszudehnen. Dabei hat er einen Punkt übersehen, nämlich der, dass die Moderne natürlich nie halten kann. Das heißt, sie muss ja immer das nächste Neue setzen. Das heißt, sein Neo-Impressionismus konnte nur ein Schritt sein, gegen den sich damit das nächste Neue absetzt. Danach kommt so jemand wie Van Gogh und Van Goghs Was hat Van Gogh beispielsweise gemacht, wenn man jetzt von Frequenzen ausgeht? Van Gogh ist total lustig. Van Gogh wäre ohne seinen Bruder überhaupt nie irgendwo hingekommen. Sein Bruder war der nach Paris war und Kunsthandel gemacht hat. Kein Mensch würde irgendwas von diesen Sachen von Van Gogh hören, nicht mal Heidegger gehört haben, wenn er nicht nach Paris gegangen wäre, da sein Bruder Theo getroffen hat, gesehen hätte, was im Kunsthandel alles funktioniert. Und diese Bilder aus der Pariser Epoche von Van Gogh sind die lustigsten, weil es nämlich eine Einschulung, eine Einübung in sämtliche gängigen Maltechniken, Frequenzkodierungstechniken der Zeit ist. Und dann gibt es, und wenn man die Briefe von Van Gogh liest, gibt es irgendwo einen Brief, wo er sagt, okay, das hat er jetzt kapiert, was da in Paris läuft, er kann jetzt verschwinden. Und dann ist er nach Südfrankreich gegangen und hat sozusagen mehr oder weniger konsequent dass die nächste Frequenzkodierung oder die Frequenzkodierung ein Stück weitergetrieben, indem er alles etwas gröber gemacht hat und die Farben von den naturalistischen Farben entfernt hat. Das heißt sozusagen, es ist nicht nur eine Kodierung von Frequenzen, sondern es ist das Abziehen von den Zwängen der natürlichen Abbildung. Und man konnte die Malerei war nur also deswegen... vom Abbildungsverhältnis. Vom Abbildungsverhältnis. Und die Malerei war natürlich, die Krise der Malerei fing ja damit an, dass es Fotografie gab, dass sie sozusagen vom Abbildungsverhältnis auch real freigestellt war. Und die Porträtmaler damit aussterben würden. Genau. Ja, die Maler mussten sich buchstäblich einen Weg überlegen, wie können wir, das haben wir vergessen vorher bei der Sache, wie können wir überhaupt... Was ist überhaupt unsere Existenzberechtigung unter der Bedingung, dass wir a. nichts mehr abbilden müssen und b. unser einziges Auskommen in der Institution des Museums suchen müssen? Und dazu war der gleichzeitige Verzicht auf das Abbilden. Und das muss man ja erstmal begreifen. Dieser Prozess muss ja erstmal stattfinden. Die muss man überhaupt nicht begreifen. Der ist nie begriffen worden. Der muss gar nicht begriffen werden, um stattfinden zu können, sondern das ist genau das. Es geschieht im jeweiligen Augenblick das, was möglich ist. Es geschieht. Und das wird von jemandem erfüllt. Aber der muss es nicht begreifen. Sondern das ist immer die irrige Annahme, dies in irgendeiner Form begreifen zu müssen. Das wäre viel zu subjektiv gedacht, oder? Ja, genau. Ja. Von den Biografien her gedacht. Ja. Alte Künstlerfehler sozusagen. Ja. Und von den Biografien her muss das gar nicht beschrieben werden. Es war sozusagen in dem institutionellen und technischen Gefüge der Zeit angelegt und hat nur noch auf Leute gewartet, die es erfüllen. Dieses Gesetz. Und Van Gogh hat sozusagen... Genau, was hat jetzt Van Gogh gemacht? Van Gogh hat die gleiche Frequenzkodierung ein Stück weitergetrieben. Erstmal einstudiert hast du gerade. Er erzählt dann in Paris und dann ist er weggegangen. Da meinte er, jetzt habe ich alle Codes, so eine Standardcodes, die ich dazu halt bekomme, was zwischen umzusetzen. Was von Monet bis Seurat und Pissarro und so weiter passiert ist und hat gesagt, gut, jetzt muss das nächste kommen und das kann ich machen. Ich weiß jetzt, wie es geht. Und das nächste hat er dadurch gemacht, dass er die Frequenzkodierung noch ein bisschen vergröbert hat, also sozusagen noch mehr weggelassen hat und b, den Zwang zur naturalistischen Farbe aufgehoben hat. Also auch mit den Farben sozusagen freier gearbeitet hat, als auch bei Seurat war es so, wir versuchen die naturalistischen Farben noch zu erhalten, indem wir die Grundfarben zum Ausgangspunkt nehmen. Rot, Gelb, Grün, Blau. Und ist das eine Abstrahierung des Naturalismus oder kann man davon nicht mehr sprechen, zumindest in der Phase noch? Bei Seurat ist es der Versuch, eine technische... Also es wird noch abgebildet, aber das Nicht-Abbildbare wird abgebildet. Also die Natur hat noch einen Bezug. Ja, der Bezug zur Natur ist ja auch bei Van Gogh noch erhalten. Man kann immer noch was erkennen. Die ganze Geschichte schreibt sich dann bis zur kompletten Abstraktion natürlich weiter. Und an dem Abstraktionspunkt... Bis zu Pollock beispielsweise. Ja, bei Pollock zum Beispiel. Ja. Aber der ist schon früher erreicht. Ja. Und an dem Punkt, sozusagen, wo die Abstraktion kommt, ist auch die Krise von Duchamp. Also nach Van Gogh kommt dann der Kubismus, der ist sozusagen noch ein weiteres Stück der Ablösung von der naturalistischen... Was ist jetzt die Krise? Du sagst, da kommt die Krise. Die Krise ist, dass einem keine Fortsetzung mehr einfällt. Wenn man mal das schwarze Quadrat gemalt hat, dann geht es nicht mehr weiter auf dem Weg. Wie reproduziert man dann das schwarze Quadrat? Indem man ein rotes und ein gelbes malt? Hm. Es geht ja sozusagen eher darum, welche weitere Abwandlung könnte sich logisch anschließen? Und nach dem schwarzen Quadrat ist alles andere Spielerei. In dem Sinne ist Pollock natürlich auch Spielerei, Musterspielerei. Und mit Musterspielerei hat man... Also das eine Muster wird höchstens noch abstrahiert, aber es ist im Grunde trotz dessen eine Verdopplung. Nein, man sucht sozusagen in der Spielerei von Mustern die avantgardistischen Differenzen noch. Und mit der Musterspielerei hat man sich bis in die 50er Jahre aufgehalten. Über die Moderne sagt man ja auch, das ist jetzt eine Möglichkeit, dass es immer mehr zum Detail übergeht. Also dass der Fokus immer mehr auf kleine Mikrodetails. Das sehe ich nicht. Die Moderne, die Moderne erlaubt ganz verschiedene Perspektiven, solange nur die Begriffe, die damit oder die, auch die Werke, die dabei entstehen, es erlauben, als etwas anderes kodiert zu werden. Ich glaube, dass die ganze Geschichte der Malerei im 20. Jahrhundert sozusagen unter dem Licht komplett umgeschrieben werden muss, dass auf einmal ganz andere Werke auftauchen. Also es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn diese die heroische Geschichte der Moderne, die wir sozusagen noch als Schulstoff lernen, in 60 Jahren nur als einer von mehreren und als ein ja als einer von mehreren Zweigen der Moderne auftauchen. Also nicht, also es ist viel verzweigter, verwinkelter. Also die Moderne ist viel verzweigter, verwinkelter. Nein, die Moderne ist eine sehr, ist aus der Sicht betrachtet eine sehr konsequente und sehr einfache Fortsetzung der Geschichte. Eine handwerklich, das ist jetzt ein bisschen schwierig, eine handwerklich überholte Abbildungstechnik aufrechterhält, indem es ihr gelingt, die Gesetze ihrer Institution optimal zu erfüllen. Und da muss man sich fragen, der Kernpunkt ist das Museum. Man muss sich das fragen, was macht das Museum? Wozu ist das Museum überhaupt da? Das Museum ist die eigentliche Machtposition in der Geschichte, weiß es aber auch nicht. Und die Entwicklung, die jetzt in den Museen stattfindet, heute. Also das ist ja meine Anschlussfrage. Wie kann jetzt das Museum auch immer noch diese Bedeutung also einnehmen? Institutionen kriegt man ja nicht tot. Die können nicht sterben. Die können höchstens in Revolutionen. Und die Geburt des Museums war die Französische Revolution. Und sonst wird es einesteils vor sich hin vegetieren, andererseits seinen Charakter langsam ja verändern. Und die Veränderung des Charakters sehen wir jetzt ja gerade. Man hat lauter neue Museumsbauten, die eigentlich dysfunktional sind, mehr oder weniger. Das Museum verwaltet auch bürokratisch die Kunst. Ja, aber es hat ja keine richtige Macht mehr. Das Museum liefert sich ja jetzt den Sammlern aus. Das heißt, die Museen sind leere, mehr oder weniger dysfunktionale Architekturmonumente. Ist eine leere institutionelle Hülse fast schon. So. Ja, es ist halt noch das Bauwerk plus ein Stamm an Leuten übrig. Einkaufsetats sind zurückgefahren worden. Das erledigen jetzt die Sammler und damit hat man so ein Sammlermuseum. Und man muss sich dann ernsthaft fragen, welche kulturelle Bedeutung kann man da Entscheidung von irgendeinem steinreichen Amerikaner oder Deutschen, der oder egal woher er eigentlich kommt, der nun irgendein komisches Leipziger Schule-Gemälde erwirbt, welche kulturelle Bedeutung soll das eigentlich überhaupt noch haben? Warum? Ich glaube, die nähert sich gegen Null an. Weil das sind dekorative Wandbehänge, die da aufbewahrt werden, die kommen irgendwann auf den Müllhaufen, genauso wie Teile der Schatzkammern von irgendwelchen Feudalhauschern. Das ist ja die Aussage, dass das Museum ein Müllhaufen ist. Naja, sein kann. Nicht ein Müllhaufen, sondern dass es sich doch auf eine kulturelle Umwertung gefasst machen kann, die solche kulturellen Entscheidungen in ihrer Wertlosigkeit offenbart. Das sehe ich schon. Dabei auf der anderen Seite halte ich es natürlich für wichtig, oder was ich viel wichtiger fände, ist dann tatsächlich. Aber die Wertlosigkeit ist in der Kunst auch schon mitgespielt worden, mit der Wertlosigkeit, ja. Also in die von Reproduktion etc. Ja, natürlich, klar. Also, sobald die Konzeptkunst kommt und anfängt, auch ein bisschen in Nachfolge von Duchamp sozusagen die Verarbeitungsmechanismen des Museums zu hinterfragen, ist natürlich die Konstruktion, das offensichtlich, dass die Konstruktion von Wert in der Kunst fragil ist oder zu bezweifeln. Also was weiß ich, Appropriation Art oder Sturtevant oder wie heißt die andere? Fällt mir den Namen jetzt nicht ein. Wir haben jetzt über Kunst diskutiert, wir haben über Medien diskutiert. Jetzt widmen wir uns nochmal ein wenig den digitalen Datenströmen. Du hast dazu auch ein Buch geschrieben, Flipflop heißt das. Was bedeutet Flipflop? Also ich meine, unter Wikipedia haben wir das mal nachgeschaut als Beispiel. Es kommt ja aus den Ingenieurswissenschaften. Ja, klar. Also der Aggregatzustand, der hin und her switcht, aber noch eine Rekursion ist. Genau. Ja. Es geht eigentlich um diese... Wie überträgt man das jetzt auf digitale Ströme? Dieses Modell aus den Ingenieurswissenschaften. Der Schlüssel ist die Rekursion, sozusagen. Das Flipflop ist ein... Das Flipflop ist die erste Speicherschaltung, die es überhaupt... Die dazu führt, dass eine... sozusagen, dass eine Ladung auf erhalten bleibt. Das war ja immer das Problem. Man konnte zwar Strom hin und her schicken und so weiter, aber das war alles dynamisch und es ist äußerst schwierig, das zu erhalten. Und das Flip-Flop bringt es hin, dass sozusagen sich ein Zustand stabilisiert, indem man eine Hin- und Herschaltungsmodus sozusagen auf Dauer stellt. Und das ist auf verschiedene Wege sozusagen so ein Modell, wie in der Dynamik sich doch bestimmte Formen quasi durchsetzen können oder überhaupt Regeln durchsetzen können. Warum? Und die, glaube ich, kann man auf kulturelle Formen übertragen, dass man sagt, auch wenn es eigentlich alles in Bewegung gibt, bleibt, ergibt sich doch aus der Bewegung raus die Notwendigkeit, dass sich bestimmte Regeln schließen, innerhalb denen dann die Bewegung wieder stattfindet. Das wäre ein Beispiel dafür, wenn man jetzt von digitalen Strömen spricht, um das Prinzip zu veranschaulichen oder zu erklären. Bei digitalen, mein Lieblingsbeispiel ist immer der Jazz irgendwie so. Ein technisches Medium, die Basis für eine Regelhaftigkeit setzt, die Musik danach ausfüllt. Wie Coltrane beispielsweise phrasiert auf dem Saxophon, oder? Ja, Coltrane ist dann schon relativ spät. Der Punkt, den ich da mache, ist, dass man hatte natürlich vorher alle möglichen Arten von Volksmusik, aber kodiert wurde es nachher doch in der Papiernotation. Mhm. Das Speichermedium ist dafür extrem wichtig, deswegen auch die Wichtigkeit wieder in der Schaltung, Flipflop, nämlich die auch eine Speicherschaltung ist. Was gespeichert werden kann, kann wiederholt werden oder ist sozusagen immer der Ausgangspunkt der Wiederholung. Und von da aus können sich auch Variationen ergeben. Man kann das also leicht anders wiederholen, man kann das ein bisschen anders machen. Wenn man so will, die kulturelle Regel die westliche Harmonielehre ist ein Auswuchs, eine Komplikation, die sich nur im Speichermedium Notation entwickeln kann. Mhm. Mit der Schallplatte werden auf einmal ganz andere Sachen gespeichert, nämlich die diskrete Notenlänge, die wir vorher in der Notation hatten, die ja nur, was weiß ich, ganze halbe Achtel und so weiter notieren konnte, aber auf jeden Fall diskrete Noten. Der Hall beispielsweise. Man kann das einfacher machen. Es gibt so einen Dreischritt, der davon geht. Wir haben erst ein diskretes Notationssystem in der Schrift. Das wird nachher von den Medien durch analoge Notationssysteme abgelöst. Sowohl Fotografie als auch Film, der halb diskret, halb analog ist, als auch Schallplatte, die ganz analog ist. Mhm. Und dann wird er in einem weiteren Schritt durch erneute digitale oder diskrete Notationssysteme abgelöst wird. Man hat also immer diesen Dreischritt, der sich sozusagen im Laufe des 20. Jahrhunderts durch alle unsere Wahrnehmungsfelder zieht. Und mit jedem dieser Umkodierungen, medialen Umkodierungen, entstehen andere mediale Regelsysteme, in die sich wiederum sozusagen andere kulturelle Differenzen, so muss man das sagen, einschreiben. Der Jazz füllt sozusagen das Spektrum an Differenzen aus, das die Schallplatte zur Verfügung stellt im Vergleich zum Notenpapier. Die Schallplatte kodiert Längen analog und sie hebt auch die diskrete Kodierung von Höhen auf, die wir im Notenpapier hatten. Das Notenpapier mit den einzelnen Linien, wo du Noten nur zwischensetzen konntest, ist eine diskrete Kodierung auf der Tonhöhe. Sie materialisiert die analog, wenn man so will. Nein, die Schallplatte schafft einfach nur den Freiraum dazu, dass man sich im Speichermedium nicht mehr an die diskreten Maßstäbe halten muss. Und der Jazz ist sozusagen die Musik, die als erstes diese neuen Freiräume ausnutzt. Der Jazz produziert auf einmal Noten, die von dem System abweichen, die Blue Notes. Mhm. Und er produziert, und das ist viel wichtiger, rhythmische Kodierungen, und das sind sozusagen die essentiellen Kodierungen des Jazz, die durch die Synkopen sich nicht mehr auf Notenpapier notieren lassen, in dem Sinn. Aber dadurch, dass man das Speichermedium Schallplatte hat und dass sozusagen die nachfolgenden Musiker sich auch in der Schallplatte sozialisieren, das wird ja immer sozusagen die große Heldengeschichte. Er konnte keine Noten lesen. Das ist die Heldengeschichte der frühen Jazzmusiker, die einfach nichts anderes heißt, als die kulturelle Sozialisation oder das kulturelle Training findet an einem anderen Speichermedium statt, nämlich an der Schallplatte. Und Jazz ist deswegen die erste Volksmusik, deren Regeln in der Schallplatte sich materialisieren, weil sie die Volksmusik des Landes ist, in dem die Schallplatte zuerst weite Verbreitung findet und die am leichtesten von den klassischen europäischen Musiktraditionen loskommt. Insofern ist und die Schallplatte ist ja jetzt so ein analoges. Genau, der Jazz füllt genau die analogen Kodierungen der Schallplatte aus. Wenn wir nachher zu Techno gehen oder sowas, ist es auch so, dass das wäre die Anschlussfrage, der Übergang zu der digitalen Form. Ja, die digitale Form ist zum Beispiel, die digitale Form ist ja. Erklär's mal an Techno. Ja, die Kodierung geht ja nicht von einem Punkt von einem Mal auf den anderen, wie bei Schallplatte. Ja. Schallplatte ist auf einmal da und alles ist analog kodiert. Gerade im Musikbereich findet die Umkodierung dann peu à peu statt und das hängt damit zusammen, dass unser Ohr eigentlich zwei verschiedene Frequenzbereiche hat, unterscheidet unsere akustische Wahrnehmung, nämlich den Frequenzbereich der einzelnen Schläge, die wir noch hören können, zack, zack, zack, ne, die bis sozusagen 8 die Sekunde geht und über oder 10 die Sekunde und über 10 pro Sekunde der Bereich von Tönen, wo wir nicht. Du redest von dem Frequenzbereich. Ja, das sind zwei Frequenzbereiche, die das Ohr unterscheiden. Die Frequenz, niedrige und den hohen Frequenzbereich und was. Ja, man kann es hoch und niedrig einfach nennen. Ne? Ja. Und natürlich die Schaltbarkeit von Daten und die Schaltbarkeit auch von Speichermedien betrifft zuerst den niederen Bereich, nämlich die sequentielle Kodierung, bevor die Digitalisierung nachher auf den höheren Bereich übergeht. Und Techno ist sozusagen die Form, die musikalische Form, die Sequenzkodierung, die digitale Sequenzkodierung ausfüllt. Deswegen sind auch die Leitinstrumente des Techno im Sequencer. Die analoge Töne noch produzieren, aber erlauben Sequenzen zu kodieren. Und durch diese technische Basis der Kodierung entsteht sozusagen, ist der Grund gelegt für eine andere kulturelle Form, die mit anderen, mit neuen Mustern arbeitet quasi. Neue rhythmische Muster, neue Muster von Wiederholungen und die dann auch ihre Differenzen in anderen. Wie wiederholt sich denn das Analoge im Digitalen? Ja, du hast eine Mischform. Es ist ja so, du benutzt teilweise zeitgleich digitale und analoge Gerätschaft beispielsweise. Ja, genau. In der Musik gibt es die Mischung, dass du auf der sequentiellen Ebene schon digital arbeitest, während du auf der Soundebene, auf der Frequenzebene noch analog arbeitest. Und daher kommt auch dann dieses eigentümliche Verhältnis, dass sozusagen dann das Medium der Verbreitung immer noch die Schallplatte ist, die einfach weil sie von der Handhabbarkeit dann es erlaubt, sozusagen die Rhythmen noch zu überblenden, was eigentlich ein ganz seltsamer Anachronismus ist, also wo auch die Mediengeschichte nicht linear verläuft, sondern auf einmal auf der einen Seite eine avantgardistische Produktionsverhältnisse herrschen oder technologisch fortschrittliche, avantgardistisch ist falsch, technologisch avancierte Produktionsverhältnisse, die aber in der weiteren Verarbeitung nachher auf einmal eine Aufsplitterung bringen, die dafür sorgt, dass es ganz altertümliche Speichermedien benutzt werden. Das ist eigentlich eine sehr witzige Geschichte. Das ist aber in der Musik öfter vorgekommen, dass je nachdem, welches Zusammenspiel man von technologischen Mitteln hat, es sozusagen immer verschiedene Stufen der Produktion gibt. Musik hat immer so eine, aber sehr viele künstlerische Produktionen, dann hat immer so abgestufte Produktionsformen. Also dann gibt es die Instrumentalisten, die es dann plötzlich nicht mehr gab. Dann gibt es die Leute, die Notenpapier lesen konnten. Dann gibt es auf einmal sowas wie Dirigenten. Dann gibt es Leute, die Notenpapier beschreiben konnten. Dann gibt es Leute, die nur Sequenzen herstellen, andere, die nur Differenzen in Sounds entwickeln. Also solche Mischformen gab es an Produktionsverhältnissen gab es dann immer. Aber eigentlich ist schon immer wichtig, was die jeweiligen Speicher- und Produktionsmedien sind und welchen technischen Grund sie legen, in den sich Regeln überhaupt eintragen und als solche wieder auftauchen können. Im Vergleich zum Künstler, wer ist dann der Musiker, wenn sich das verändert? Na, die Kunst, jetzt kommen wir wieder auf Kunst, das sollte man jetzt nicht zu lange bleiben, sonst hängen wir da wieder fest. Ja. Die Kunst hat sich mit dem institutionellen System relativ, oder die moderne, muss man sagen, die moderne Kunst zeichnet sich dadurch aus, dass sie die technischen Produktionsmethoden ihrer Zeit negiert hat. Und damit löst sie sich sozusagen von dem Zwang technologischer Entwicklung. Gegen ihre Funktion, oder? Ne, nicht gegen ihre Funktion, sondern die Kunst als Malerei ließ sich nur um den Preis aufrechterhalten, Fotografie erstmal auszuschließen. Mhm. Das heißt, sprich, die technologischen Mittel der Zeit wurden ausgeschlossen und damit ist Kunst auch, hat Kunst seitdem ein Missverhältnis zum technologischen Fortschritt. Das heißt, das wäre die Kultur, den technologischen Fortschritt zuerst mal, eine ganze Weile. Das wäre die Schallplatte im Jetzt. Das kann man nicht so sagen. Der Musiker, der analoges Equipment ausschließlich benutzt und das Digitale ausschließt. Er ist ja nicht nur der einzelne Musiker, sondern es ist der komplette ganze Bereich. Ja. Es kommt also eine Musikrichtung, die das Digitale ausschließt. Genau, das wäre, als ob man jetzt in Museen, ja, es gibt es ja diese Museen, die nur analoge Musik aufführen, sprich Opern. Also die ganzen die Staatskulturen, die wir eigentlich haben, zeichnen sich mehr oder weniger durch technologische Rückständigkeit aus. Beziehungsweise, natürlich arbeiten die Opern heute mit massivem Aufwand an Technologien, aber die Produktionsverhältnisse der Musik sind altertümlich. Und die Musik, die sie aufführen, sind im Wesentlichen altertümlich. Das heißt, die Staatskulturen sind eigentlich auf dem technischen Stand geblieben, in dem sie begründet wurden, nämlich auf dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Was ist mit dem einzelnen Musiker, der sich dem Digitalen verweigert? Das ist was ganz anderes. Das ist sozusagen diese Unplugged-Geschichte oder sowas. Mhm. Ist jeweils, dass man einfach eine kulturelle, dass man im Spektrum von kulturellen Differenzen ja sowieso immer arbeitet. Das heißt, man steht immer vor der Wahl, jeder, der irgendwas produziert, steht vor der Wahl, es so zu machen wie das, was man kennt, oder eine bestimmte Abweichung zu suchen. Das ist sozusagen auch die Grundlogik, die ich in dem Buch als kulturelles Muster zu beschreiben versuche. Jede kulturelle Form lässt sich danach charakterisieren. wie sie sich zu dem, was bekannt ist, in der Zeit verhält, welche Regeln sie sozusagen aufrechterhält. Und man muss bestimmte Regeln... Also inwiefern sie sich zum Code bekennt. Ja, man kann auch Code sagen statt Regeln. Ja. Dabei ist Codierung... Ich sage deswegen nicht Code, weil Code immer so tut, als ob es was zu kodieren gäbe. Als ob was das würde ich nicht sagen. Deswegen vermeide ich den Begriff Code. Es wird da nichts kodiert. Sondern sozusagen, welche Regeln man aufrechterhält, auch um dafür zu sorgen, dass das eigene Werk, dass das Werk überhaupt in dem Umfeld von anderen Werken rezipiert wird. Und welche Regeln man brechen kann. Und es gibt da so eine, das ist sehr von Luhmann her gedacht. Das ist so eine Art differenzielle Logik. Welche Differenzen kann ich nutzbar machen, um kulturell abweichen zu können? Und das war eben zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auf einmal möglich oder schien es als möglich, die Differenz ist jetzt nicht mehr so elektronisch zu arbeiten, sozusagen kulturell als Differenz sichtbar zu machen und zu verwerten und daraus, eine eigene kulturelle oder künstlerische Identität zu erzeugen. Klar. Aber das hat mit einem institutionellen Verhältnis zur Technologie erstmal nichts zu tun. Das läuft auf einer viel, viel niedrigeren Ebene oder viel, viel kleineren Ebene ab. Niedriger ist falsch gesagt. Wie beurteilst du denn solche Kanäle, wenn es um Distribution geht, wie derzeitig Podcasts, beispielsweise Vlogs, also die Verteilung von Videosequenzen, als Beispiel mal, die über das Netz gestreut werden? Wie würdest du das im Hinblick auf digitale Ströme beurteilen? Das gibt da, wie soll man sagen, verschiedene gegenläufige Strategien, die sich aber auch mehr oder weniger in den Strategien der großen Unternehmen auch niederschlagen, nicht nur auf der kleinen Ebene, inwieweit man die Rezipienten auch gleichzeitig als Produzenten einsetzen will und welche technische Struktur dafür sorgt, dass das möglich ist. Das eine Paradigma, also wie alle digitale Datenströme, ist das erste Paradigma immer der Text, über den es läuft, und das zweite sind dann die anderen Daten, die an Text dranhängen. Jetzt stellt sich bei... Dann steht allerdings der Text im Mittelpunkt, oder? Nee, der Text steht nicht im Mittelpunkt. Okay. Der Text gibt immer das Paradigma ab, an dem dann nachher das andere läuft. Podcast, ja gut, Web. Also sozusagen die Verknüpfung von, gut, Podcast ist was anderes, weil das sozusagen an einem bestimmten Zeitpunkt in lineare Verhältnisse umschlägt. Also wenn man lineare Datenströme hat, oder zeitlich strukturierte Datenströme, was der Text nicht ist, stellen sich so nochmal andere Verhältnisse dar. Aber überall ist das Problem eher sozusagen, wie strukturiert man die, mit welchen technischen Mitteln strukturiert man die. Auch Podcast ist ja praktisch nur Aufspulen von musikalischen Daten auf RSS-Feeds oder auf Feedsen, die mit Texten natürlich angefangen haben. Und mit Text fängt alles immer deswegen in digitalen Medien an, weil es sozusagen die einfachste, weil es die Datenform ist, die am wenigsten Platz beansprucht und auch am wenigsten Verwaltungsaufwand. Aber die Ausgangsthese noch, dass das Werkzeug deine Gedanken mitschreibt. Ja? Wenn man das jetzt auf Technik bezieht, je nachdem in welchem Umfeld man sich befindet, verändert das auch das Denken darüber? Auf jeden Fall. Nur bin ich mir bei digitalen Datenströmen dann oder da bin ich mir nicht ganz so sicher, wo man den Ansatzpunkt zu suchen hat, wo das Werkzeug mitschreibt, beziehungsweise was das Werkzeug überhaupt ausmacht. Wenn wir sagen, der Computer ist die universale diskrete Maschine, à la Turing. Dann ist sein Werkzeugcharakter sozusagen so universal, dass er nicht mehr, dass er einfach alles betrifft. Ist das nicht eine Utopie? Nö, das ist Wirklichkeit. Das ist unsere Wirklichkeit, mit der wir leben. Aber also nur, was die Verrechenbarkeit anbelangt, ja. Daten. Nein, was alle unsere Daten anbelangt, alle kulturellen Daten, mit denen wir umgehen, anbelangt. Das Problem ist dann, dass wir den Werkzeugbegriff, dass wir den neu fassen müssen und inwieweit der Computer selbst dann mitschreibt, an einem Podcast zum Beispiel, weiß ich nicht. Die eine Logik ist natürlich sowieso, dass die musikalische Produktion auf einer bestimmten Art und Weise von digitalen Techniken bestimmt wird, sozusagen. Das betrifft aber auch die Binnenproduktion des einzelnen Werkes. Da kann man nochmal drüber reden. Ich dachte eigentlich und ich denke eigentlich nach wie vor, dass sozusagen die Fourier-Transformation da sozusagen für komplett andere Regeln im musikalischen Bereich sorgen könnte. Das ist aber ein anderer Gedanke, als jetzt nach Podcasts zu fragen. wo es ja eher darum geht, sozusagen, welche Musikstücke gruppieren sich überhaupt einander und wie wird in diesen, wie kristallisieren sich in dem verteilten Datenstrom dann überhaupt irgendwelche Regeln raus? Ich fand mal eine Weile, oder das Ganze, muss man anders anfangen, das ganze Netz ist immer so eine Geschichte davon, wie kriegen wir die Daten, die wir haben, geordnet? Welche Ordnung bieten wir überhaupt an? Es gibt ja auch Metadaten. Es gibt ja beispielsweise auch Metadaten. Ja gut, Metadaten ist aber natürlich bei Daten, die man anders nicht ordnen kann, die erstmal nicht zugänglich sind zur Ordnung, sind Metadaten ganz wichtig. Aber das Paradigma, was im Netz überhaupt gefunden werden kann, ist die Geschichte, die sozusagen über Archie, Yahoo und dann zu Google verläuft. Die ich so versucht habe zu subsumieren, dass man sagt, die Bedeutung, das Schema der kulturellen Bedeutung, das sie immer hatten, spielt keine Rolle mehr und wird durch das Schema der Verknüpfung ersetzt. Der Google-Algorithmus ist der schlagendste Beweis dafür, oder es ist eigentlich das Paradigma dafür, wo man sagt, Brin und Page das so programmiert haben, dass die Relevanz einer Antwort auf eine Anfrage nicht mehr sich daraus ergibt, aus irgendeinem Katalog von Bedeutung, sondern daraus, wie sehr sie verknüpft ist, wie sehr sie in eine Verknüpfungsstruktur eingebunden ist. Da wird Bedeutung schon durch Bindung ersetzt. Und deswegen auch komme ich auf Code nochmal zurück. Das Codieren, was immer so tut, dass eins durch das andere ersetzt wird, denkt immer noch nach dem Schema der Bedeutung. Das Schema, nach dem das Netz funktioniert, ist immer, welche Zusammenhänge werden überhaupt gestiftet? Was hängt mit dem anderen zusammen? Was kann nach? Also es werden keine Bedeutung gestiftet dabei? Nee, glaube ich nicht. Also das heißt, wenn wir die Daten, die dabei entstehen, unter dem Modell der Bedeutung betrachten, dann schauen wir daneben. Aber was bedeutet dann semantische Verknüpfung bei Maschinen? Ich glaube überhaupt nicht an das semantische Netz, was Berners-Lee und sonst was propagieren. Das halte ich für einen kompletten Unsinn. Gerade die Bewegung ist genau andersrum. Die Bewegung ist weg von der Semantik, weil Semantik tut immer so, als ob wir eine Ebene hätten, auf der die Daten laufen, und eine andere Ebene von dem, was sie bedeuten. Ich glaube, die gibt es gar nicht, diese Ebene. Das ist Wittgenstein, auch von Wittgenstein her gesehen. Wenn man den späten Wittgenstein sich anschaut, wo du vorher schon draufgekommen bist, dann geht es immer nur, wenn du nach der Bedeutung fragst, nach was fragst du denn eigentlich? Du fragst nach einer Fortsetzung, du fragst danach, das Gleiche nochmal anders zu sagen. Also die Logik von Wittgenstein erfüllt sich da auf eine Art und Weise, indem sie die Frage nach der Bedeutung ganz radikal als eine mögliche Art der Fortsetzung von etwas, als ein mögliches Sprachspiel sieht. Und so könnte man auch Podcast eigentlich als eine Art von Sprachspiel betrachten, was immer sozusagen eins nach dem anderen tut und überhaupt keine Bedeutung dem Ganzen zu erkennen. Natürlich, wenn die Hörer... Aber weshalb wird es dann benutzt von einer Institution beispielsweise als Distributionskanal? Auch hier müsste man von der Bedeutung... Weil es etwas bedeutet, sondern weil es einfach sozusagen die einfachste technische Umsetzung der Möglichkeit ist, einen Datenstrom verschiedener akustischer Schnipsel in eine Reihe zu bringen. Die Einfachheit. Ja, genau. Das die ist Machbarkeit. So die Machbarkeit und Einfachheit von der technischen Grundlage. Das heißt, eigentlich von der Schrift her entwickelte Form von dynamischer Datenstruktur. Also ansonsten wäre es das Podcast, was entwickelt werden würde und nicht einfach genutzt. Beispielsweise. Das verstehe ich nicht genau. Also ich meine, wenn man nicht es einfach nur für die Distribution, für die Streuung nutzt, ja, sondern dass man selbst was Ähnliches entwickelt, weil du gerade meintest, das wird also in dem Sinn, dass man es halt einfach benutzt, meine ich. Man entwickelt nicht selber wie ein Programmierer beispielsweise, der jetzt eine Software entwickeln würde, vielleicht mit anderen Programmierern zusammen. Oder man benutzt eine bereits bestehende Plattform, auf die man aufsetzt oder die mit einer anderen verknüpft. Das meinte ich halt, im Verhältnis gesetzt. Sozusagen, es ist eine gewisse Notwendigkeit, klar, das mache ich vielleicht wieder einen großen Umweg, aber in dem Augenblick, in dem die Datenströme so dicht sind, dass man zeitlich dichte Informationen übertragen kann, stellt sich das Problem, welche Datenstruktur benutze ich, um sozusagen zeitlich formatierte Daten nacheinander zu übertragen? Und hat sich Podcast sozusagen einfach als das technisch eleganteste Mittel herausgestellt, was dann natürlich benutzt wird oder was nicht jeder Programmierer nochmal neu schreiben müsste, wäre ja idiotisch. Also es ist sozusagen, hat sich als Format etabliert und aber auch aus einem Format, was eine ganz absehbar auftauchende Anforderung erfüllt. Aber du würdest diesem Format jetzt keine Relevanz zumessen, sonst wärst du ja wieder in der semantischen Dimension. Also wenn man jetzt die verschiedenen technischen Erfindungen betrachtet und das auf Kommunikation bezieht, also historisch reflektiert, meine doch, ich. Zum Beispiel die Telegrafie als Beispiel. Formate haben schon eine große Relevanz, aber beim Podcast sehe ich es im Augenblick nicht so. Es kann auch sein, dass ich noch nicht so weit bin oder dass ich noch nicht richtig klar bin, dass zu denken, Telegrafie ist natürlich da. Gut, Telegrafie ist schon ein ganz anderes Thema. Ja, ja, ja. Du kannst ein anderes Beispiel nennen. Nö, Telegrafie ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ich sehe noch nicht genau, man kann von Telegrafie sehr viele sozusagen zeitliche mediale Prozesse herleiten oder eigentlich auch die Schallplatte. Es gibt eine geschlossene Kette von der Telegrafie bis zur Schallplatte sozusagen, was Zeitmedien anbelangt. Nur mit Podcast würde ich es jetzt nicht so ohne weiteres in Verbindung bringen. Ich würde Podcasten als Format keine so große Rolle zu schreiben. Aber das ist sowieso was, ich bin mir bei den zeitlichen Prozessen nicht so sicher. Ich sehe das Netz immer noch, oder ich sehe sozusagen die dynamischen Anteile am Netz nicht, halt die für vergleichsweise unwichtig gegenüber den Anteilen, die sozusagen Datenstrukturen überhaupt herstellen. Also zum Beispiel finde ich dann so eine Datenstruktur wie bei Last.fm, also Collaborative Filtering, wo man sozusagen versucht, aus Rückkopplung von Nutzern wiederum bestimmte Datenströme zu erzeugen automatisch, halte ich dann eigentlich für eine spannendere Umsetzung, wo ich sagen würde... Also die Rückkopplung, die sich hochschaukelt? Ja, auf eine zum Art. Beispiel. Ja, ja. Gut, was ja auch bei der Blogos, die Blogosphäre auszeichnet. Wie soll ich sagen? Das geht jetzt generell um das Zeitliche in digitalen Datenströmen. Ich glaube, das Zeitliche ist nicht der wesentliche Organisationsaspekt, an dem sich irgendwas entwickelt, sondern es sind eher die Datenstrukturen, die dem zugrunde liegen. Also Podcast ist ein Format, was meinetwegen von Last.fm oder von kollaborativen Filtern dann eingesetzt wird. Das spielt aber eigentlich nicht die große Rolle. Die größere Wichtigkeit ist dann eher so Organisationsstrukturen zuzuschreiben. Du merkst jetzt schon, die Begriffe, die ich jetzt habe, sind mir nicht so klar wie bei den anderen Sachen, weil das was ist, dass ich in dem Buch so ein bisschen versucht habe, muss erstmal entwickelt werden an der Stelle. Ja, noch. Ich bin mir da nicht so sicher, aber das ist eher so alles ein bisschen tentativ, alles so ein bisschen ins Leere jetzt reingesprochen. Ich glaube, die eigentlichen Entwicklungen finden dann sozusagen da statt, was weiß ich, wo Daten miteinander abgeglichen werden, wo Strukturen gesetzt werden, die dafür sorgen, dass man sozusagen das eine Datenform oder das ein Datum sich variiert wird und wieder ein anderes angeschlossen wird, wo Anschlüsse gebildet werden. Und dann finde ich, Podcast ist dann nur das Ausgabeformat. Du würdest ja dann überlegen, wo der Anschluss sein könnte. Ja, die dahinterliegende Struktur finde ich dann eigentlich spannender. Und die ist ja noch nicht so klar. An der Stelle, oder? Naja, also mir ist hier nicht klar. Richtig klar ist sie mir auch nicht. Da fand ich, also gut, ich fand aber zum Beispiel diese Last.fm-Geschichte, fand ich interessant zu beobachten. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich weiß nicht, ob du weißt, was die gemacht haben. Die hatten halt so ein Radiosender, nee, weiß ich nicht. Das eher so was wie Friendster auf Radio. Sprich, wenn du die einen Titel ausgewählt hast, hast du sozusagen jeweils andere Titel angeboten gekriegt, die sozusagen andere Leute, die mit dem gleichen, die den gleichen Titel hatten, auch hatten. Das ist sozusagen eine personalisierte Radiosendung, aber ohne dass du dich in ein personalisiertes Umfeld bewegt hast. Das einfachste Beispiel von Collaborative Filtering ist bei Amazon. Wenn du ein Buch anklickst, dann kommen da Bücher, Leute, die dieses Buch gekauft haben, haben auch jene beiden anderen Bücher gekauft. Und so, ein relativ einfaches Filtersystem. Total einfach. Ja. Aber sobald du eine Entscheidung triffst, begibst du dich in einen Weg, der eigentlich eine kybernetische Maschine. Also auf eine Art, ja. Genau, so eine gekoppelte Maschine. Ja. Aber die hatte den großen Vorteil, sie muss nicht personalisiert sein. Das heißt, du musst nicht das jeweils einzelne Individuum konstruieren, sondern du konstruierst einfach ein Cluster von allen Entscheidungen, die Leute innerhalb des Systems treffen und bietest diese geclusterten Entscheidungen jedem, der wieder eine Entscheidung trifft. Also hier schon eher wieder systemtheoretisch gedacht. Ja, ja, genau. Ja. Aber gut, aber zwischen Programmiersprachen und Systemtheorie besteht nun kein so großer Widerspruch. Manche Sachen lassen sich halt systemtheoretisch gut beschreiben, aber sobald es ins Materielltechnische geht, ist versagt die Systemtheorie. Aber solche Clusterbildungen finde ich dann eher interessanter zu, sich zu überlegen, was damit passiert. Oder der andere Zusammenhang ist der Zusammenhang zwischen Verschwörungstheorien und dem Internet. Natürlich ist in dem Augenblick, in dem du sehr, sehr viele Informationen gruppieren kannst und auch selektieren kannst damit, dann gibt es automatisch eine Tendenz, Ereignisse als Verschwörung, mit Verschwörungen zu umgeben. weil du sehr viel leichter eins zum anderen fügen kannst, was sozusagen die Grundstruktur der Information im Internet steht in der Entwicklung von Verschwörungstheorien positiv gegenüber. Im Verhältnis zur Filterfunktion? Im Verhältnis zu alten Bibliotheken. Im Verhältnis zu anderen Datenstrukturen. Es geht da um die Datenstrukturen teilweise auch. Und dabei sind Formate natürlich wieder wichtig, weil die Formate, gerade bei Daten, die sich nicht miteinander verknüpfen lassen, wie zum Beispiel Musik. Ne? Es gibt praktisch keine Algorithmen, die einfach sagen können, diese Art von Musik hängt mit der anderen Art von Musik zusammen. Das läuft alles über Metadaten. Und Metadaten, welche Metadaten gefragt werden, gespeichert werden, ist eine Frage des Formats. Und da sind Formate sehr wichtig, indem sie festlegen, was kann überhaupt miteinander verknüpft werden, welche Metadaten stehen zur Verfügung. Zum Beispiel bei Bildern, das ist gerade die Sache, die bei Flickr passiert und die ich total spannend halte. Also Flickr wurde ja von Yahoo gekauft und zwar nicht zuletzt, weil Yahoo einen Menschen mit dabei hatte, der vorher Bildsuchmaschinen geschrieben hatte und gesehen hat, die funktionieren nicht. Die automatischen Algorithmen, Informationen aus Bildern zu extrahieren und dadurch Bilder von einem Bild zum anderen zu kommen, haben alle nicht funktioniert. Ganz einfach deswegen, weil sie sozusagen die relevanten Objekte nicht extrahieren können. Und dann hat er gesehen, dass mit Flickr auf einmal eine Webseite entstanden war, wo Leute angefangen haben, ihre Bilder selbst zu taggen. Und plötzlich hattest du jede Menge Bilder, die über Metadaten miteinander verknüpft werden konnten. Und die große Debatte jetzt wieder, das ist eine Debatte, die sich praktisch aus den Anfangszeiten des Netzes, oder ein Konflikt, der sich aus den Anfangszeiten des Netzes wiederholt, ist der, vertraut man auf manuelle Codierung? Oder setzt man auf automatische? Google war das Beispiel für automatische Codierung, Yahoo war manuelle Codierung. Und jetzt ist es genauso wieder, Yahoo hat Flickr gekauft und sozusagen baut auf diesem manuellen System weiter, während Google versucht, Bilder automatisch zu gruppieren. Aber bei Bildern ist die Sache anders als bei Texten, liegt die Sache ein bisschen anders als bei Textinformationen. Inwiefern? Bei Bildern eine semantische Lücke besteht. Das ist auch ein stehender Begriff innerhalb des Diskurses, Semantic Gap. Das heißt, du hast zwar die Bilddaten, aber du kommst an die Semantik der Bilder nicht ran. Du kommst nur in ganz ausgewählten Fällen, kannst du die Bilder semantisch kategorisieren. Das heißt, du kannst, wenn du ein Bild von einer Straße hast, schon feststellen, hier ist Straße und da ist keine Straße. Aber die Bilder sind so reich in ihrer Bedeutung und die Bilder sind so reich kodiert, könnte man sagen, dass die automatischen Algorithmen einen viel zu geringen Anteil der relevanten Anteile an Bildern rausfiltern können, sodass man darauf angewiesen ist, andere sozusagen die Verbindung, die Verlinkung zwischen Bildern und anderen Daten herzustellen. Und da bieten sich Metadaten an. Die Frage ist, die spannende Frage, und das ist eine Frage, die sich jetzt, glaube ich, in den nächsten paar Jahren entscheiden wird, sind das manuell eingetragene Metadaten, dem ich keine Zukunft zuschreiben würde, oder sind das automatisch generierte Metadaten? Und ich glaube, du glaubst an die automatische Form. Natürlich. Ja. Und ich glaube, man wird auch einfach, es gibt drei automatisch generierte Metadaten, die dafür ausreichen, sozusagen einen relativ komplexen visuellen Kosmos herzustellen. Das ist A, die Zeit, B, der Absender und C, der Ort. Und der Ort wird in den nächsten paar Jahren in Mobilgeräte, mobile Handys, was weiß ich, Kameras sozusagen standardmäßig als Metadatum mit eingetragen werden. Also dezentrale automatisierte Streuung. Oder? Nicht dezentrale automatisierte Streuung, sondern du hast auf einmal dann ein Bildformat, das es dir erlaubt, aus den drei Daten, Absender, Datum und Ort, sowas wie ein visuelles Ereignis automatisch zu erzeugen.